Siebentes Kapitel: Fünf ehrwürdige Majuskelgreise. Urschriften der Bücher des Neuen Testamentes sind nicht erhalten. Desto günstiger steht es um die Erhaltung von Abschriften, wenn wir zu den griechischen Handschriften bzw. Bruchstücken noch die sehr zahlreichen Kodizes in lateinischer, syrischer, ägyptischer und anderer Übersetzungen hinzuzählen. Am wichtigsten für die Feststellung des ursprünglichen Wortlautes sind natürlich die Handschriften in der Ursprache des angeblichen Verfassers, also die griechischen Fassungen der Abschriftenkodizes. Wir erinnern uns, dass die Niederschrift biblischer Bücher auf Pergament schlagartig mit Beginn des 4. Jahrhunderts einsetzt, obwohl die Verwendung dieses dauerhaften Beschriftungsmaterials seit langem nicht mehr neu war. Fragt man nun, was bis jetzt an erhaltenen griechischen Pergamentmanuskripten des Neuen Testaments zusammengekommen ist, so hört man eine erstaunlich hohe Zahl. Im Jahre 1908 zählte man schon 4026 Handschriften, heute kennt man insgesamt, das heißt die 68 Papyrusstücke mitgerechnet, 4678 Nummern. Das klingt großartig. Aber die Bedeutung der Zahl vermindert sich beträchtlich, wenn man weiß, dass weitaus die Mehrzahl der Handschriften aus dem 9. bis 15. Jahrhundert stammt. Dem Schriftcharakter nach bezeichnet man diese Pergamentkodizes der Spätzeit als Minuskeln. Minuskeln sind kleine Buchstaben. Da die Handschriften vor dem 9. Jahrhundert allgemein mit großen Buchstaben geschrieben sind, heißen diese Majuskeln. Unter Majuskel verstehen die Paläographen die Quadrat- und Kapitalschrift sowie die zollgroße Unziale. Der Vielzahl der späten Minuskeln stehen aus dem 8. bis hinab zum 1. Jahrhundert nur 232 Majuskeln gegenüber. Und auch hierunter darf man sich nicht wohl erhaltene bzw. nur geringfügig beschädigte Handschriften vorstellen. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich vielmehr auch hier lediglich um einzelne Pergamentblätter und Bruchstücke. Die nachfolgende Übersicht wird dies bestätigen. Sie stellt den Schluss der offiziellen Liste der griechischen neutestamentlichen Majuskeln dar und gibt bei jeder Nummer Auskunft über Beschriftungsstoff, angebliches Alter der Handschrift, das heißt, aus welchem Jahrhundert sie stammen soll, ferner über die Blattzahl und den Textinhalt. Die folgende Tabelle ist als PDF dem Hörbuch angehängt. Weiter im Text. Die 24 Schlussnummern der Liste bezeichnen also fast durchgehend nur einzelne Blätter bzw. Bruchstücke. Lediglich aus dem 9. Jahrhundert wird ein vollständiger Kodex erwähnt, der die vier Evangelien enthält. Und wie steht es sonst mit der Vollständigkeit der Handschriften? Unter den 232 Majuskeln befinden sich nur 6 Kodizes, die das ganze Neue Testament enthalten. Dazu kommen noch 6 Handschriften, die wenigstens die Evangelien gesammelt umfassen, und 5 Kodizes mit den Paulusbriefen. Bemerkenswert ist, dass auch von den erhaltenen 2400 Minuskeln der späteren Jahrhunderte nur eine sehr kleine Minderheit das gesamte Neue Testament beinhalten. Um sogleich einem Missverständnis vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass eine Pergamenthandschrift etwa der paulinischen Briefe zwar Lücken aufweisen kann, aber insofern als vollständig gelten muss, weil sie niemals mehr als eben die Briefe des Paulus umfasst hat. Es gilt auch von den evangelischen Majuskeln hinsichtlich ihrer Vollständigkeit. Die Vollständigkeit einer Majuskel ist wichtig, angeblich. Hohes Alter der Handschrift ist aber wichtiger. Am wichtigsten jedoch sind solche Pergamentkodizes, die sich sowohl durch lückenlose Vollständigkeit als auch durch ihr Alter auszeichnen. Versteht man unter Vollständigkeit den Text des ganzen Neuen Testamentes, dann sind uns nur 5 Kodizes aus Pergament erhalten, denen ein sehr hohes Alter zugeschrieben wird. Es sind das die 5 ehrwürdigen Majuskelgreise, die an früherer Stelle zwar schon erwähnt wurden, deren äußere wie innere Merkmale nunmehr aber ausführlich behandelt werden müssen. Erstens Codex S, Sinaiticus oder auch Aleph. jetzt im Britischen Museum London. Seine Entdeckung durch Tischendorf im Jahre 1859 im Katharinenkloster auf dem Sinai wurde von uns im dritten Kapitel geschildert, im Zusammenhang mit dem durch den Fälscher Simonides herbeigeführten komischen Zwischenfall. Diese Majuskelhandschrift ist in Unziale geschrieben, umfasst das ganze Neue Testament und, heute mit großen Lücken, das Alte Testament und stammt angeblich aus dem 4. Jahrhundert. Nach Angabe des Entdeckers haben 4 Schreiber an dem Manuskript gearbeitet, aber das Ganze ist außerordentlich nachlässig geschrieben. Merkwürdig ist die Arbeitseinteilung der gleichzeitig tätigen Schreiber. Derjenige, der das ganze Neue Testament schrieb, ließ 7 Blätter unbeschrieben, nämlich die Blätter 10, 15, 28, 29, 88, 91 und 126. Diese Blätter wurden von einem anderen Schreiber gefüllt. Bald nach der Fertigstellung des Kodex oder noch während der Arbeit sind Korrektoren tätig gewesen, andere haben sich noch in späteren Jahrhunderten um Verbesserungen bemüht. Tischendorfs Feststellung, dass 4 Schreiber an der Niederschrift beteiligt waren, wurde von einem anderen Paläographen, Laake, bestätigt. Was man aber von solchen Feststellungen paläographischer Tatsachen zu halten hat, darüber klärt uns folgende Mitteilung auf. Jetzt, wo die Handschrift im Britischen Museum eingehend untersucht werden kann, ist mit dem erneuten Studium der Korrekturen begonnen worden. Weisen es milde und es geht als sehr wahrscheinlich nach, dass nicht 4, sondern nur 3 eigentliche Schreiber beteiligt waren. Weniger sicher ist ihre Behauptung, dass auch die Zahl der Korrektoren nicht 9, sondern nur 2 betrage, die wiederum mit 2 der ursprünglichen Schreiber identisch seien.